Schön und leicht, da du noch nicht gewonnen, was deinem alten Leben gleicht. Du sprichst und wendest dich, versuchst wieder aufzustehen. Aber am Ende des Tunnels ist kein Licht, sondern Leben weitergehen. Auch wenn es so ein bisschen schwer sein, kämpf weiter bei dem Tod. Denn ich träume, lebe dein Leben, kümmere dich nicht darum. Deine Gedanken oder sagen, was wir warten, wir haben dich. Dafür der Sprich! Warum muss man eingehen, egal wie unschuld sie auch sind? Ja, das müssen wir einstehen, wenn sie die Wirklichkeit macht nicht. Auch wenn es sehr verlockend ist, sich einfach zu verschenken. Sollst du die Frage, ob du das willst, oder willst du die Kraft verwenden? Auch wenn es für dein Kind schwer erscheint, was ist meine? Ein Konzept soll glücklich sein. Gibt es nur mein Nicht. Aber du musst weitermachen. Sag kein Wald auf deinem Gesicht. Auch wenn es unendlich schwer sein, dann weiter sein nicht dumm. Ich träume, lebe dein Leben. Kümmer dich nicht darum. Was deine Denken oder sagen. Was sie mir raten oder nicht. Du bist der für dich spricht. Nur du, ja. Ein bisschen mehr Applaus habe ich jetzt schon verdient, Alter. Hallo. Langsam, mal nicht so eingebildet.